jetzt nicht hören willst. Der Abgrund der Stadt verschlingt jede Träne, die fällt. Da unten ist nichts mehr, was dich hier oben noch hält.